möchte Sie auch alle herzlich willkommen heißen zu unserem heutigen Abend. Wer ist Christ oder was ist ein Christ oder wer ist ein Christ? Das ist sicherlich eine sehr wichtige Frage, der wir nachzugehen haben, gerade in der heutigen Zeit, in der das Denken immer einheitlicher wird. Vielleicht haben Sie ein bisschen den konziliaren Prozess in Basel mitverfolgt, als dort verschiedene Kirchen, Glaubensrichtungen zusammengekommen sind und begonnen haben, den Anspruch zu erheben, dass das Christentum nicht mehr in diesem Sinne Christentum sein kann, sondern wenn höchstens eins unter vielen. Und gerade der Denker und Philosoph, Naturwissenschaftler Weizsäcker hat es hervorgehoben, dass das Christentum keine absolute Antwort mehr hat und haben darf. Das bedeutet also, dass wir uns ganz neu orientieren müssen, dass wir nachdenken müssen, und gerade darum hat ein Thema, wer ist Christ, eine hohe Brisanz. Und wir packen das trotzdem an, weil wir Gottes Wort haben. Wir werden uns nicht müde machen lassen von irgendwelchen Meinungen, von irgendwelchen Denkströmungen, sondern wir bleiben treu am Wort des lebendigen Gottes kleben. Im Sterben und im Leben werden wir mit Hiob eins sagen, wenn wir alles verlieren. Aber eins werden wir niemals verlieren wollen, das ist unser Herr Jesus Christus und sein ewiges Wort. Der Herr Jesus Christus hat auch gesagt, wenn er wiederkommt, umso näher wir seiner Wiederkunft entgegengehen, umso mehr Menschen werden vom Glauben abfallen. Und schauen wir in die christliche Bewegung hinein, könnte man den Eindruck haben, die ganze Gemeinde wächst, nimmt zu an Zahl. Es würde also gerade eine Zeit sein, in der er noch lange nicht zurückkommt. Das stimmt alles sehr nachdenklich, aber umso mehr wir ihm entgegengehen, umso weniger Menschen werden glauben, aber es werden sehr viele den Namen Jesus in den Mund nehmen. Darum lassen wir uns da an dieser Stelle auch nicht täuschen. Ich möchte all denen, die hier in unserer Mitte sind und mit der Bibel Schwierigkeiten haben, ein Standardwerk empfehlen. Das ist zwar ein bisschen teurer als die anderen, dafür aber auch eingebunden, nicht? Das können Sie dafür öfters lesen und das wird es durchhalten. Das heißt, die Bibel im Test. Hier hat ein gewisser Apologet, ein Amerikaner, nicht alles, was von Amerika kommt, ist schlecht. Dies hier ist sehr, sehr gut. Viele Dinge sind nicht unbedingt von unseren amerikanischen Freunden anzunehmen. Aber hier, McDowell hat sich als ein Apologet an den Universitäten in der ganzen Welt herumgeschlagen mit dem Christentum. Immer wieder wurden ihm tausende von Fragen gestellt und besonders auch, warum die Bibel Gottes Wort sei, warum man diesem Buch vertrauen könne, warum man behauptet, sie sei absolut unumstößlich die Wahrheit. Hier haben sie also viele Argumente aus der Zeit aufgearbeitet. Ich kann Ihnen also dieses Buch nur wärmstens empfehlen, um darin wirklich zu studieren, um dem nachzugehen. Denn wenn das wahr ist, was Jesus gesagt hat, dass niemand zum Vater kommt, es sei denn durch ihn, dann geht es um eins: Ist die Bibel wahr, ja oder nein? Denn dann hängt meine Ewigkeit von diesem Buch mit ab. Nicht, dass dieses Buch ein Gott ist in dem Sinne, aber es ist das Buch von Gott, das Buch Gottes. Nehmen Sie also dieses Buch, geben Sie es auch vielleicht zu irgendwelcher Gelegenheit an andere weiter. Dann lassen Sie mich von Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer in Essen war, ein Buch empfehlen über die Geschichte vom verlorenen Sohn. Komm heim heißt dieses, das sind Predigten. Und Wilhelm Busch war ein Mann, der die Botschaft Gottes sehr, sehr gut erfasst hatte. Er wurde gebeten, von Professor Helmut Thielicke Homiletik zu unterrichten an der Universität in Tübingen, aber er hatte abgelehnt. Er hat gesagt, Predigen, das ist letztlich eine Gabe. Und was soll ich da lehren, Homiletik? Aber seine Predigten reden heute noch, gerade auch durch das andere Buch Jesus, unser Schicksal. Das hat eine Auflage über 1 Million und heute kommen noch Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus durch diese Predigten, die hier aufgeschrieben sind. Dieser Mann hat wirklich ganz aktuell gesprochen. Ich finde das also sehr hilfreich und Sie finden auch viele Fragen beantwortet in diesem Buch oder in diesen Büchern von Wilhelm Busch. Nehmen Sie diese Bücher und versuchen Sie, diese auch weiterzugeben. Dann zu dem Thema, wer ist ein Christ? Für die Christen Kurswechsel, das Leben beginnt, von Ralf Schallis. Er war der Apostel Frankreichs, er ist jetzt beim Herrn, er hat die Ewigkeit erreicht und er ist einer der größten gewesen in der letzten Zeit, die entfaltet haben, wie sich christliches Leben in der persönlichen Bindung an Jesus Christus gestaltet. Ein ganz wertvolles Buch. Nehmen Sie dieses Buch, lesen Sie und Sie werden entdecken, dass dieser Mann wirklich tiefe Einblicke in die Zusammenhänge des ewigen Lebens hatte, wie sie uns in der Bibel geschildert und gezeigt werden. Wer ist ein Christ? Wenn wir solch ein Thema ansteuern, dann sind Menschen da, die den Eindruck haben, jetzt wird die eine oder andere Glaubensrichtung durch den Kakao gezogen. Oder es wird eine oder die andere Kirche fertig gemacht. Und hier, wir, die wir hier sind, wir haben es, nicht? Wir sind sie. Die haben es gepackt und durchschaut, so könnte man sagen. Aber darum geht es uns nicht. Es geht nicht um das Thema, dass wir hier mit einem Anspruch auftreten wollten, als seien wir es und die anderen sind es nicht. Kennen Sie Cliff Richard? Einige werden ihn sicherlich kennen. Und er hat einmal gesagt, weil ich als Engländer geboren wurde, dachte ich automatisch, dass ich ein Christ sei. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Deutsche so denken. Weil ich als Deutscher im Land der Reformation oder des christlichen Abendlandes geboren worden bin, bin ich ein Christ. Ich bin ja in einem christlichen Land geboren, darum bin ich Christ. Cliff Richard sagte weiter, erst durch verschiedene Gespräche wurde mir bewusst, dass man nicht einfach als Christ geboren wird, sondern sich als erwachsener Mensch für den Glauben entscheiden muss. Der Glaube an Jesus Christus ist die größte Wirklichkeit, die mir jemals begegnet ist. Ich denke, dass das ein wunderbares Bekenntnis ist, das hier Cliff Richard abgegeben hat. Ein zweites, was mich persönlich sehr bewegt hat, ist, Sie kennen ja, dass eine Sportart wieder sehr populär geworden ist, das ist Tennis. Nicht viele von uns haben wahrscheinlich auch ihren Tennisschläger, irgendwo einen Tennisball und Sie kennen ja noch vielleicht ein paar Spiele aus Paris. Da hat ein kleiner Junge gespielt, naja, kleiner Junge, sagen wir ein 17-jähriger junger Bursche. Ein Amerikaner, aber wenn man ihn ansieht, weiß man, er ist nicht aus Amerika. Sein ganzes äußeres Erscheinungsbild sieht ein bisschen asiatisch aus. Und da spielt dieser kleine Mann und legt den großen Lendl zu Boden. Und er hat dann auch Mut, weiterzugehen und nimmt dann auch als letzten noch Edberg und er gewinnt dieses große Turnier. Sein Name ist Chang. Er kommt aus Korea. Nein, Taiwan, nicht? Taiwan, ja, Taiwan. Und dann ist diese große Siegerehrung und dann steht dieser Mann und hat das Recht, ein paar Worte zu sagen. Und dann nimmt er einen Zettel raus und entfaltet ihn und er sagt, ich habe mir den vorsichtshalber schon fertig gemacht, denn jetzt werde ich sehr nervös sein. Und dann las er und ich danke meinen Eltern, die mich immer unterstützt haben und ich danke auch Herrn sowieso, der mitgekommen ist und es Essen für mich gekocht hat, wie immer meine Mutter gekocht hat, so dass ich meine Heimatküche immer genießen konnte. Und ich danke meinem Coach, all die, die noch dazugehören, und dann sagt er, und ich danke auch meinem Herrn Jesus Christus. Dann ging ein Buhruf durch die Masse und er sagte dann weiter, Jesus war immer bei mir und verließ mich nicht. Was ist ein Christ? Dieser junge Mann mit 17 Jahren bekennt dort vor der Weltöffentlichkeit, ich danke meinem Herrn Jesus Christus. Der hat Mut gehabt, dieser Kerl. Und das ging ja durchs Fernsehen und Millionen haben dieses Bekenntnis gehört und haben diesen Mann gesehen. aber er ist nicht Christ geworden, weil er vielleicht in Amerika geboren oder vielleicht dort aufgewachsen ist, ich weiß es nicht. Dass er vielleicht gesagt hat, nun bin ich in einer christlichen Nation, nun bin ich Christ. Und nun muss ich meinen Herrn Jesus Christus danken. Und die Europäer, die ja nun aus dem christlichen Abendlande sind, in dieser Sportarena, hatten im Grunde vielleicht viele davon nichts anderes, als ihn auszupfeifen. Vielleicht Menschen, die getauft waren. Menschen, die die Kommunion empfangen hatten, die konfirmiert und chloroformiert waren. Hatten nichts Besseres drauf gehabt, als sich gegen dieses persönliche Bekenntnis entgegenzustemmen. Wenn Moslems sich ihren Teppich herausholen, niederfallen und beten, dann staunen sie und kriegen ihren Mund nicht zu. Oft genug passiert. Wer ist ein Christ oder was ist ein Christ? Diese Frage ist eine lebensentscheidende Frage. Darum stellen wir sie hier. Und darum haben wir auch Sinn, um sie zu beantworten. Und ich wünsche, dass eins geschieht, dass jeder, der hier rausgeht, und irgendwann wird er ja einmal vor seinem lebendigen Herrn und Heiland Jesus Christus erscheinen müssen, vielleicht als sein Retter, vielleicht als sein Richter, aber jene, die vor Jesus erscheinen müssen, dass er ihr Richter ist, sie sollen durch diesen Abend eins mitbekommen, dass sie dann keine Entschuldigung haben, um zu sagen, ich habe es nicht gewusst. Nehmen wir an dieser Stelle uns zusammen unser Herz in die Hand und hören wir auf das, was Gottes Wort zu sagen hat. Und die Bibel macht das ganz klar. Ein Christ ist ein Mensch, der aus einem Todeszustand herausgetreten ist in einen Lebenszustand hinein. Ich formuliere das noch einmal. Ein Christ ist ein Mensch, wie Jesus Christus gesagt hat, er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Mit großer Anstrengung hat er den Todesbereich verlassen und hat die Lebensebene erreicht. Das ist ein Christ. Das hat Jesus Christus uns ganz klar gesagt. Um ganz sicher zu gehen, dass wir diese verblüffende Antwort verstehen, die uns hier Jesus gegeben hat, wollen wir auch auf einige falsche Meinungen eingehen, die so in der Gesellschaft umhergehen. Und wir wollen auch an dieser Stelle deutlich sagen, wer kein Christ ist oder was ein Mensch von sich behaupten mag, dass wir es klarstellen, wenn er das oder jenes sagt, er ist dann nicht Christ. Er mag christlich sein, aber er ist kein Christ. Das eine, was viele Menschen zunächst einmal sagen, ist das, ich gehöre zu einer Kirche. Entweder sind sie katholisch oder evangelisch, sie haben irgendeiner Konfession ihr Leben verschrieben und wir wollen an dieser Stelle zunächst einmal sagen, all die, die katholisch oder evangelisch oder was immer sie sind, von ganzem Herzen sind, wir haben Respekt vor jenen. Wir haben allerdings keinen Respekt vor jenen Menschen, die jetzt irgendeiner Kirche angehören, aber gottlos bis in die letzten Knochen hinein sind. Die ein Leben gelebt haben, das wirklich jegliche christliche Form von Beerdigung verbietet. Aber dann noch irgendeinen geistlichen rufen, der sie da selig sprechen muss. Vor jenen Menschen haben wir keinen Respekt. Aber wir haben Respekt vor jenen, die aufrichtig ihren persönlichen Glauben leben. Und wir wollen uns auch ganz ehrlich mit jenen auseinandersetzen und wir nehmen sie ernst. Nehmen Sie das bitte mit. Wir gehen nicht leichtfertig mit jenen um. Es gibt Menschen, die gehen aus Gewohnheit zur Kirche, weil sie das eben so gelernt haben. Vielleicht sind Leute hier, die genauso aus Gewohnheit hierher kommen. Weil man das eben halt jedes Jahr macht, wo so ein Zelt steht, da gehen wir eben hin. Und darum sind sie jetzt auch hier. Es gibt Leute, die ganz klar an dieser Sache mit dem Evangelium einen Haken meinen zu sehen. Darum haben sie mit Gott nicht so viel im Sinn, aber sie gehören zu einer Kirche. Und sie haben immer so den Eindruck, die wollen mir was, vor allen Dingen mein Geld. Nicht, wenn es an das Geld geht, dann wird es immer eng. Und an dieser Stelle nähern sie sich nicht dem lebendigen Gott. bleiben aber aus Sicherheitsgründen ihrer Kirche angeschlossen, denn es kann ja nicht schaden und die Kirchensteuer mit einem zugekniffenen Auge verkraften wir sie noch. Es gibt Menschen, die sind ganz scheinheilig. Also ihre Heiligkeit scheint nur so. Sie sind's aber nicht. Und sie gehen darum zur Kirche, weil sie etwas wirklich verbergen müssen. Es kann genauso gut sein, dass einige Leute hier sind, aus einem einfachen Trick. Sie wollen irgendwelchen Leuten mitteilen, in meinem Leben ist alles okay, nur das stimmt nicht. Sie haben Sünden getan, und diese können sie am besten verbergen, wenn sie hierher kommen. Und so wieder nach Hause gehen. Und sie gehen Sonntag für Sonntag oder vielleicht mehrmals im Jahr in die Kirche, um es zu verbergen, dass sie Sünder sind und dass sie sich ändern müssen. Wir nennen sie scheinheilig. Wenn man sie dann nämlich plötzlich irgendwo sieht, dann treiben sie sich in der Sünde herum. Sie ahlen sich in der Sünde, für die Jesus Christus auf Golgatha verbluten musste. Aber dann gehen sie doch wieder, um ihren heiligen Schein zu demonstrieren. Andere gehen dann doch zur Kirche, in eine Gemeinde hinein, weil sie wirklich Verbindung mit der Ewigkeit suchen. Das war mir sehr eindrücklich, wie ein Mensch mal zu mir kam und sagte, wissen Sie, ich bin an Ihrem Gemeindehaus in Belgien, ja, mehrmals dran vorbeigegangen. Und ich habe immer wieder nachgedacht, ob ich hier auch rein darf. Ich bin nun in all den Kirchen gewesen. Ich habe Gott gesucht und ihn nicht gefunden. Und das ist keine Geschichte von vor 5 Jahren. Die ist vor 1,5 Wochen passiert. Ich suche Gott. Darf ich zu Ihnen kommen? Ich will bei Ihnen hören, ob ich es bei Ihnen finden kann. Sie können ja über manche Menschen ihren Stab brechen und sagen, die Leute wollen nur ihren neuen Anzug zeigen in der Kirche. Ihren neuen Hut, nicht? Die Damen. Wenn es geht, so breit, damit dann links und rechts genügend Abstand ist. Aber glauben Sie mir eins, unter diesen gibt es auch echte Gottsucher. Menschen, die wirklich Sehnsucht nach Ewigkeit haben, wie der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche gesagt hat, alle Lust will Ewigkeit. Und die kommen nicht nur, um ihre Garderobe auszuführen, sondern sie kommen und wollen hören Worte des lebendigen Gottes. So wie Jesus gesagt hat, der Mensch lebt nicht vom Mercedes allein, nicht von irgendein bisschen Brot, sondern er lebt von dem Worte, das aus dem Munde Gottes geht. Es gibt Menschen, die in die Kirchen gehen, aber wieder herauskommen und so bleiben, wie sie sind, weil sie auf der Suche sind, aber dort Gott nicht finden. Und es gibt eine Geschichte in England, da war ein Schwarzer, der wollte in eine Kirche und da hat ihn der Pfarrer rausgeworfen. Er hat gesagt, das ist eine Kirche für Weiße und nicht für Schwarze. Den Sonntag danach hat er es wieder probiert und der Pfarrer hat ihn wieder rausgeschmissen. Den Sonntag darauf hat der Schwarze es dann nochmal probiert mit einem Trick. Er hat sich hinter eine Säule in der Kirche gesetzt. Aber ein Gemeindeältester hat es gesehen und hat es dem Pfarrer mitgeteilt. Und der Pfarrer hat ihn wieder rausgeworfen. Dann steht dieser Mann draußen und der Pfarrer hat gesagt, wir schließen die Tür zu. Und er kam dann nicht rein, rappelte an der Tür und dann hörte eine Stimme, die aus dem Himmel sagte, ich bin Gott, bemühe dich nicht. Ich bin auch schon 30 Jahre bemüht, in diese Kirche zu kommen und ich schaffe es auch nicht. Verstehen Sie, dass das so oft in unseren Gemeinden der Fall ist? Und dann ganz persönlich in unserem Leben. Gott probiert so viele Jahre in unser Leben zu kommen und er kommt nicht rein. Wir machen das an dieser Stelle ganz klar deutlich. Wir wissen, dass Zinzendorf sagte, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Ein wirklicher Christ schließt sich der wahren Gemeinde Jesu Christi an und wird sich dort mit ihnen versammeln, wo sie zusammenkommen. Wir wollen damit ganz klar sagen, dass manche Menschen eben religiös sind und religiös sein können, ohne Christ zu sein. Jesus Christus hat das ganz, ganz deutlich gesagt in der Bibel, dass es eine Lebensform gibt, die genau so aussieht, wie es ein wahrer Christ tut, nur ich bin's nicht. Trotzdem ich all das empfangen habe, und dann beginnt dieses bloße Fürwahrhalten. Und dann beginnt das ganz große Elend. Ich erfahre den lebendigen Gott nicht. Und irgendwann hänge ich mich von dieser Kirche ab, trotzdem ich ihr noch zugehörig bleibe. Finden Sie nicht auch, und ich möchte das hier an dieser Stelle sagen, die Teufel glauben auch, sagt Jakobus. Und die Teufel, diese Personen aus der höheren Welt, die gefallene Engelwelt, sie zittern vor dem lebendigen Gott und sind gläubig. Und wir wissen ganz genau, wir können sie nicht Christen nennen. Der Teufel ist kein Christ. Und seine Dämonen sind keine Christen. Sie sind ganz klare, überzeugte Antichristen, trotzdem sie glauben und vor Gott zittern, sagt die Bibel. Und darum müssen wir nicht beginnen und meinen, wenn die Teufel glauben, dann seien sie Christen. Oder dass, wenn einer meint, ja, ich halte das alles für möglich, dass er dann ein Christ sei. Vielleicht sind Leute da, die sagen, aber Christen sind doch ganz edle Menschen. Menschen, die einen ganz feinen Charakter haben. Und an dieser Stelle betonen wir, dass edle Menschlichkeit niemanden zum Christen macht. Und wir freuen uns über jeden Menschen, der einen sehr feinen Charakter hat. Und unter Christen gibt es manchmal wirklich Teufels. Lassen Sie mich das wirklich hier sagen. Es ist manchmal erschütternd, wie sich Christen, die sagen, dass sie Jesus Christus in ihr Herz eingeladen und aufgenommen haben, leben. Man kann manchmal verzweifeln an der Gemeinde Jesu Christi. Mit welch einer Frechheit, mit welch einer Gebärdigkeit von Schuld und Sünde, von unmöglichem Auftreten sich diese Gotteskinder manchmal zeigen. Ich habe manches Mal für Menschen tiefes Verständnis, die irre geworden sind an diesen Christen. Ich hebe nicht die Hand hoch, dass ich mich über jene erhebe. Ich bin nicht besser. Aber wir müssen an dieser Stelle sagen, wir freuen uns über jeden, der einen hohen Standard hat, der hohe Lebensideale hat, der unermüdlich ist im Dienst der Mitmenschlichkeit, der wirklich sein Leben einsetzt. Und da können wir Christen noch eine Menge lernen, wie viel Faulheit und Trägheit durch die Gemeinde Jesu Christi geht. Wir können stundenlang fernsehen. Wir können stundenlang uns mit allen möglichen Dingen vergnügen. Aber wenn es um das wirkliche Anpacken geht, wo sind wir dann? Wo sind wir in den Gemeinden? Wo sind wir in diesem Engagiertsein in dieser Zeit? Und wenn Sie dann eine Sonderveranstaltung in Ihrer Gemeinde einrichten, dann hören Sie nur ein großes Stöhnen. Schon wieder ein Abend mehr? Und gehen Sie hinaus, schauen Sie sich doch diese an, die edlen Menschen, die Zeit und Geld, Kraft und Idee hinein investieren, um dieser Welt zu helfen, weil sie Hilfe nötig hat. Lassen Sie mich das bitte deutlich sagen. Es ist auch keine Philosophie, Kultur oder Ideologie an dieser Stelle so groß, dass sie mich zum Christen machen könnte. So auch nicht das Ideal des edlen Menschen. Christsein ist weder eine Eigenschaft, die wir von unseren Eltern erben können, noch ist es irgendein Etikett, das ich auf mein Leben draufkleben kann, das wir tragen können, weil wir vielleicht hier im Abendland geboren sind. Die Bibel sagt es sehr deutlich im Johannesevangelium, im ersten Kapitel, wie viele ihn, Jesus Christus, aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben, welche eben nicht von dem Geblüt, noch von dem Willen des Fleisches, nicht, sie können als Christen, Vater, Mutter, als Eltern, können sie ganz bewusst ein Kind zeugen mit dem Ziel, dass es ein Christ werden soll. Das geht nicht. Die Bibel sagt es sehr deutlich. Und ich weiß noch sehr gut von einem Ehepaar vor vielen Jahren, die das so bewusst getan haben, die ganz bewusst ein Kind haben wollten, und das haben sie vorher im Gebet ganz groß vorbereitet. Bitte lachen Sie nicht über diese Menschen. die haben das ganz ernst gemeint. Und dieser Junge, der dann geboren wurde, ist nie Christ geworden. Das können sie nicht. Die Bibel sagt es, nicht durch den Willen des Menschen, auch nicht durch den Willen eines Mannes, auch nicht durch den Willen des Mannes Wojtyla, genannt Papst. Er kann sie nicht zum Christen machen, ich auch nicht. Kein Priester, kein Evangelist, kein Pastor, niemand, niemals durch den Willen eines Mannes oder einer Frau. Sie können dadurch kein Christ werden. Warum betonen wir das? Weil das die Wahrheit der Heiligen Schrift ist. Denn nur zu sehr geraten wir Menschen wieder in die Neigung hinein, das Evangelium zu vermarkten, zu verkaufen. Ja, dann kommt es wieder dahin und dann heißt es, wenn du nicht zu unserer Kirche gehörst, bist du kein Christ. Das ist nicht wahr. Es wird durch alle Denominationen hindurch wiedergeborene Gotteskinder sicherlich zu finden sein. Aber wir können nicht sagen, wenn du bei uns bist, dann hier wir allein. Sondern das Christsein hängt einzigartig von einer Person ab, die außerhalb von Zeit und Raum lebt, zur Rechten des Vaters im Himmel, Jesus Christus, die heute in mein existenzielles Hiersein einsteigen will, Jesus Christus. Nicht anders. Darum betont die Bibel das sehr deutlich, nicht von dem Willen eines Mannes, sondern die von Gott geboren sind. Hier ist die Wahrheit. Wir können an dieser Stelle weitergehen und sagen, dass Menschen da sind, die behaupten, dass sie alle Kraft investieren, um moralisch ordentlich durch dieses Leben zu gehen. Sie möchten, darf ich das so sagen, den aufrechten germanischen Gang einführen. Aber das macht sie auch nicht zum Christen. Genauso wie die anderen beiden Dinge nicht. Die Antwort heißt, niemals durch ein moralisch einwandfreies Leben. Und es gibt Leute, die das wirklich probieren, rechtschaffen zu leben. Scheue an dieser Stelle niemand als allein Gott, sei hilfreich, edel und gut. Und die Leute sind überzeugt davon und ich respektiere das und habe Achtung vor jene Menschen, die das tun. Aber wir müssen an dieser Stelle sagen, wenn wir behaupten, dass Leute, die moralisch einwandfrei leben, dass die Christen seien, dann würde das die Vernunft verschiedener Menschen auf dieser Erde zutiefst empören. Und ich möchte jetzt eine Gruppe besonders hervorheben, das sind die Moslems. Die wirklichen, ausgelieferten, leidenschaftlichen Moslems verbitten es sich, Christ genannt zu werden. Der Koran lehrt, dass die Christen in die Hölle kommen. Und wenn Sie noch den Fall Rushdie in Erinnerung haben, dann wissen Sie, dass Ayatollah Khomeini den Todespfeil auf diesen Mann abgeschossen hat, der Allah gelästert hat, den Koran geschmäht hat, in seinem Buch die satanischen Verse. Jetzt ist ja eine neue Regierung im Iran und gestern oder vorgestern stand es in der Zeitung, der Todespfeil fliegt unentwegt weiter auf Rushdie. Sehen Sie, diese Menschen verbitten es sich, Christen genannt zu werden. Und da hilft auch die Ökumene nicht. Der Islam ist eine monotheistische Religion, eine Ein-Gott-Religion. Er wird sich niemals vermischen mit anderen Religionen. Und es wird wahre, aufrechte Hindus geben, die niemals Christen genannt werden wollen. Sie können ganz gewiss sein, die moralisch ihr Bestes geben, um zu folgen. So können wir nicht argumentieren. Das geht nun wirklich nicht. Als eine Nebenbemerkung, der Gott der Bibel ist nicht Allah und Allah ist nicht der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel hat auch auf Rushdie einen Pfeil abgeschossen. Und dieser Pfeil heißt Jesus Christus. Dieser Jesus Christus starb für Herrn Rushdie auf Golgatha. Und wenn Herr Rushdie den Gott der Bibel gelästert hätte, dann würde es heißen, also hat Gott die Welt Herrn Rushdie eingeschlossen geliebt, auf dass er seinen Sohn für diesen Mann gegeben hat, auf dass er gläubig werden kann, gerettet werden kann durch den Glauben an Jesus. Der Pfeil heißt Liebe Gottes und er traf Jesus auf Golgatha. Das ist der große Unterschied zwischen dem Islam und dem Christentum. Wir treiben hier keine Kampagne gegen etwas, sondern wir wollen hier nur die Sachlichkeiten herausheben an dieser Stelle. Ein weiteres ist, dass die Pharisäer sehr moralisch einwandfreie Leute waren. Der größte nach meiner Einschätzung war Nikodemus, ein sehr feiner Mann. Ein Mann, der wirklich ein Herz für die Wahrheit hatte. Aber er wollte auch seine Pharisäerkollegen nicht in Not bringen. Darum ging er in einer Nacht, als sie niemand sah, zu Jesus. Ein edler Mensch, der sich ausstreckte nach dem Gesetz, alles zu tun und zu erfüllen, wie es nötig war. Und Jesus Christus sagt zu ihm: Es sei denn, dass du von Neuem geboren wirst. So, Nikodemus, kannst du kein Christ werden. So kannst du das Reich Gottes nicht ererben. Wir legen das hier an dieser Stelle fest, weil der Herr Jesus Christus das selber so gesagt hat. Und der Grund ist ganz einfach, weil jeder Mensch, so edel er ist, trotzdem noch Fehler vollzieht. Auch Sie und ich. Darum heben wir das hervor. Niemand ist vollkommen und alle haben irgendwie gegen Gott gesündigt. Alle sind irgendwie irgendwann einmal schuldig geworden an dem lebendigen Gott. Und Sünde ist nichts anderes als Übertretung des Gesetzes Gottes. Nichts anderes. Wir müssen hier nicht anfangen, moralisch eine... Sünde ist nichts anderes als Übertretung des Gesetzes Gottes. Nichts anderes. Wir müssen hier nicht anfangen, moralisch eine Definition über Sünde zu produzieren, dass man sagt, die Menschen im Gefängnis, ja, das sind Sünde. Das ist nicht wahr. Natürlich sind sie Sünde. Sünde ist da, wo ich das Gesetz übertrete, die Gesetze Gottes. Und die haben wir mehr oder weniger alle. Wir alle haben sie mehr oder weniger übertreten. Darum können wir auch nicht, egal wie immer wir es probieren, zurückkommen über unsere Wege mit Gott, mit Jesus Christus in Gemeinschaft. Die Frage ist jetzt, wer ist denn dann ein Christ? Wir wollen hier an dieser Stelle ganz eindeutig uns auf Jesus Christus hin orientieren, denn das Wort Christ kommt von Christus abgeleitet. Die Christen sind jene, die mit diesem Christus was zu tun haben. Und das ist ganz verständlich. Christ ist einfach einer, der existenziell mit diesem unsichtbaren, auferstandenen, lebendigen Herrn persönlich verbunden ist. Die Bibel nennt das Glauben. Das Wort Glaube im Neuen Testament heißt nicht, nichts Genaues weiß man nicht. Das Wort Glaube im Neuen Testament heißt nicht, ich denke, ich meine, ich wage zu hoffen. Sondern das Wort Glaube im Neuen Testament heißt ganz gewiss, jemanden mich anvertrauen. Ich hatte es schon einmal erwähnt, wie ich mich einem Piloten und dem Flugzeug anvertraue und wie diese Maschine abhebt, in die Luft hineingeht und wie ich einfach dieser Pilotenkunst vertraue, dass alles gut geht und dass, soweit es in seinen Fähigkeiten liegt, er die Maschine unfallfrei wieder runterkriegt. Das heißt, ich glaube diesem Piloten. Und genau an dieser Stelle ist Christsein diese existenzielle Bindung an diesen Jesus Christus. Und ohne diesen Jesus Christus, das heißt, Sie können alle Sakramente empfangen haben und wir würdigen und schätzen diese ganzen Dinge, denn die Bibel sagt, dass wir getauft werden müssen. Die Bibel sagt, dass wir das Abendmahl feiern müssen. Das ist ganz klar. Wir schätzen diese Dinge, aber an dieser Stelle mit den ganzen Sakramenten ohne Jesus Christus sind Sie kein Christ. Also, der ist ein Christ, der sein ganzes Vertrauen, seine ganze Zuversicht auf den lebendigen Herrn setzt. Ist eigentlich relativ einfach und wahrscheinlich wahnsinnig schwer. Ich vermute, dass es damit zusammenhängt, dass wir Menschen, wie der Humorist Wilhelm Busch mal sagte, also der Max und Moritz geschrieben hat, das Schwerste für uns Menschen ist, dass wir uns selbst auf die Schliche kommen. Wir beschummeln uns so oft im Alltag und merken es gar nicht. Und ich vermute, dass wir gerne die christliche Tradition respektieren, aus einem einfachen Grund, um nicht dem nachzukommen, was Jesus dann, wenn er wirklich lebendig in mir lebt, tun zu müssen. Denn wenn er wirklich lebt in mir, dann hat er das Sagen. Wenn er wirklich Gott ist, ihr lieben Leute, wenn er wirklich Gott ist, dann muss ich ihm folgen. Und ich denke, wir können das als Deutsche an der Geschichte, der vergangenen Geschichte deutlich machen. Hitler hat so viel von der göttlichen Vorsehung gesprochen, von Gott. Er war nie Christ. Und gerade weil dieser Mann die Bindung an Jesus Christus nicht hatte, hatte er diese schrecklichen Dinge getan. Er war autonom, er lebte autonom. Aber immer in Bezug irgendwo zu diesem Religiösen. Und tausende von sogenannten Christen und tausende von Christen sind diesem Mann auf den Leim gegangen, weil er in der christlichen Tradition, in der Wortwahl zu Hause war. Lernen wir von diesen Dingen. Wenn ich Jesus sage, muss das noch lange nichts bedeuten. Binden wir uns wirklich noch einmal mit großer Kraft an die Offenbarung Gottes in der Bibel und fragen wir nach, wie es sich dort wirklich verhält. Es bleibt die Tatsache, der Mensch ist aus der Sicht Gottes ein Sünder. Sie sind ein Sünder. Ob Sie das wahrhaben wollen oder nicht, der lebendige Gott sieht Sie so. Sie können die Show des Lebens vor ihm abziehen. Sie sind in seinen Augen ein Sünder. Diese Tatsache ist unumstößlich. Und das ist der erste Schritt, um Jesus Christus kennenzulernen. Wenn Sie diese Realität nicht annehmen, wenn Sie sich weigern, ein Sünder zu sein, weil Sie die Gesetze Gottes übertreten haben, werden Sie Jesus Christus nie kennenlernen. Sie können dann zigtausendmal sagen, ich kenne ihn nicht. Sie können es sagen wie der Kosmonaut Gagarin, der im Weltall war. Wir haben aus der Kapsel rausgeschaut, wir haben Gott gesucht und wir haben ihn nicht gefunden. Meinen Sie nicht auch, dass das ein bisschen zu einfach ist? In Bad Godesberg hat ein junger Schweizer Christ den Herrn Botschafter der Sowjetunion um Audienz gebeten. Er hat nicht nachgelassen, er hat sie bekommen. Und gerade Herr Botschafter hat diesem jungen Schweizer dieses Beispiel gesagt. Sehen Sie, unsere Kosmonauten haben ins Weltall hineingeschaut und haben Gott nicht gesehen. Dieser junge Schweizer hat ihm gesagt, Ihre Herren Kosmonauten hätten aus der Kapsel nur aussteigen brauchen, dann wären sie gleich bei ihm gewesen. Dann hat er ihn rausgeschmissen. Verstehen Sie, so einfach geht es nicht. Wir halten hier fest, die Menschen sind Sünder, ob sie es wahrhaben wollen, ja oder nein. Und würden Sie aussteigen aus der Kapsel Ihres Lebens, Sie wären gleich bei ihm. Und dann geht die knallharte Realität los. Darum hat die Bibel es so deutlich gesagt. Es fehlt uns die Selbstgerechtigkeit, die Gott akzeptieren könnte. Also eine Gerechtigkeit aus uns selbst, die wir nötig hätten, dass Gott sagen könnte, jawohl, so wie du hier bist, bist du perfekt, die fehlt uns. Und darum sind wir Sünder. Es fehlt uns dieses Lob. Gott kann uns nicht loben, weil wir diesen Zustand nicht haben. Und darum müssen wir gerettet werden durch Jesus Christus. Gott verabscheut die Sünde. Gott mag das nicht haben, wenn ich an der Sünde festhalte. Das Zweite, was sehr entscheidend ist, ist das, dass ich den Tod Jesu mit meinem Leben in Verbindung zu bringen habe. Er starb auf Golgatha um meiner Sünden willen. Nicht so sehr darum, dass er den Eindruck hatte, um einmal zu zeigen, wie schön es ist, dass ein Perfekter in den Tod geht. Oder dass einer für ein hohes Ideal stirbt. Sondern er ist auf Golgatha gestorben, um sie, um mich, um diese Welt zu erretten. Er ist vor Gott getreten und die Bibel sagt, die Strafe, die wir verdient haben, liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Tod Jesu hat existenziell etwas mit meinem Leben zu tun. So persönlich ist der Glaube an Gott. Sie können das natürlich ablehnen, das ist sicherlich möglich. Und trotzdem bleibt Golgatha etwas Persönliches für ihr Leben. Wir dürfen auf diesen Jesus Christus blicken und wir dürfen uns sicherlich mit dieser Sterbestunde auseinandersetzen und fragen, Herr, sag mir bitte, warum hast du dort gehangen? Und wenn Sie aufrichtig fragen und das Neue Testament durchlesen, besonders die Evangelien, Sie werden die Antwort bekommen, für dich, für dich. Jesus Christus wird Sie nicht ohne Antwort zurücklassen. Wenn Sie aufrichtig fragen, Herr, wer bist du, warum hast du dort gehangen? Ich will das wissen. Ich will ja nicht einfach irgendwas annehmen, was irgendwelche Leute sagen, Herr, ich will es von dir selbst mitgeteilt bekommen. Das Dritte ist, wenn ich erkannt habe, dass dieses Kreuz etwas mit meinem Leben zu tun hat, dann werde ich mich aufmachen müssen und ich werde mich rückhaltlos der Barmherzigkeit Gottes auszuliefern haben. dass ich dann sage, wenn du, Herr, mir mitgeteilt hast für mich, dann will ich eins, ich will mich in deine Qualitäten hineinbegeben, umschrieben mit dem Wort Barmherzigkeit. Ich bin's wirklich nicht wert, aber ich will nun eines genießen auf dieser Erde, das ist, dass mich der lebendige Gott liebt und dass der lebendige Gott mit mir unterwegs ist und für mich da ist. Und ich will nicht unter dem Zorn Gottes bleiben, sondern ich will unter die Barmherzigkeit des Lebendigen stehen. Sie müssen eine ganz konkrete Hinwendung zu diesem Jesus Christus vollziehen. Es hat jemand mal das sehr sinnvoll ausgedrückt: Wenn Sie mit einem Zug verreisen wollen, dann müssen Sie nicht auf dem Bahnsteig stehen und den Auskunftsbeamten 100-mal fragen, nun fährt dieser Zug nach Bielefeld oder fährt er nicht nach Bielefeld, sondern Sie müssen einsteigen. Und wenn Sie 100-mal gesagt bekommen haben, jawohl, der fährt nach Bielefeld, dann müssen Sie einsteigen. Und das nützt Ihnen gar nichts, wenn Sie 100-mal gehört haben, Sie müssen in diesem Bild gesprochen in das Christsein einsteigen, in diesen Evangeliumszug, dann nützt es Ihnen nichts, wenn Sie das nicht tun. Darum sind Sie gefordert an dieser Stelle, dass Sie diese Entscheidung zu treffen haben. Und ich möchte aus dem Neuen Testament eine Formulierung des Apostel Paulus hier vortragen. Es heißt dort im 2. Korintherbrief in Kapitel 5, der Apostel Paulus sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. Gott benutzt die Seinen, die er dazu berufen hat, es ihnen mitzuteilen. Und durch jene vermahnt Gott sie. Und der Inhalt der Vermahnung heißt, so lasset euch mit Christus und mit Gott versöhnen. Lasset euch versöhnen mit Gott. Sie müssen einsteigen. Sie können dieser Entscheidung nicht ausweichen. Ein letztes ist das. Wenn Sie eingestiegen sind, wird eine erste Arbeit geleistet werden müssen. Und das ist die. Ich werde meine Vergangenheit vor dem lebendigen Gott und vor Menschen ordnen. Das heißt, ich werde beginnen nachzudenken mit meiner Schuld, denn das ist, was mich am meisten quält. Sie können das nachlesen. In Amerika ist ein Psychologe Maurer sein Name. Dieser Mann hat wirklich mit Gott nichts im Sinn, wirklich nicht. Bewusster Atheist. Er hat seine Patienten therapiert mit den 10 Geboten. Sie staunen. Er hat Leute gehabt, die über Jahre lang krank waren. Und dann hat er einmal dieses Experiment durchgezogen. Er hat die 10 Gebote auf diese seine Patienten angewandt. Ich nehme jetzt ein Beispiel heraus, da war eine Frau, die lebte im Ehebruch. Das durfte niemand wissen. Sie hatte dann auch gestohlen. Und dann hat dieser Mann das alles erarbeitet. Er hat eine Analyse aufgestellt, was in dem Leben dieser Frau alles war. Und dann hat dieser Mann nichts anderes getan, als das, was die Bibel im Grunde genommen verlangt. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er sie uns vergibt, der lebendige Gott. Und dieser Mann hat jetzt nicht gesagt, werden Sie Christ. Das hat er wirklich nicht getan. Dieser Mann hat nicht gesagt, gehen Sie in eine Gemeinde, lesen Sie die Bibel, werden Sie fromm. Sondern der Mann hat nur eins gesagt, bringen Sie diese Dinge in Ordnung. Dann ist die Frau zu ihrem Mann gegangen und hat das in Ordnung gebracht. Die Frau hat die Diebstähle geregelt, sie hat es bezahlt, sie hat das, was da in Ordnung gebracht werden musste, getan und die Frau war gesund. Und dieser Maurer, dieser Mann, hat viele solche Beispiele und da ist noch lange nichts mit Gott. Aber wenn jetzt ein Christ auftritt, wird er beginnen, seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Und indem er beginnt, es aufzuarbeiten und er bekommt diese tiefe Gewissheit, dass dann auch noch der lebendige Gott sein Ja auf Vergebung hin ausspricht, dann wird der junge Christ eine Erfahrung machen, wie es in den Sprüchen heißt. Der Gottlose, also der Mensch, der von Gott getrennt ist, der Gottgetrennte, der flieht, auch wenn ihn niemand jagt, sagt die Bibel. Der Gottlose flieht, auch wenn ihn niemand jagt. Aber der Gerechte ist getrost wie ein junger Löwe. Der Gerechte hat eine Kraft in seinem Leben bekommen, dass er sich wirklich den Herausforderungen stellen kann, die auf ihn zukommen. Diese Erfahrung machen dann jene, die ihre Vergangenheit geregelt haben. Ich möchte das auch Ihnen sagen, die Sie sagen, Sie seien ein Gotteskind. Haben Sie das getan? Liegt vielleicht viel in Ihrem Leben brach und kommt nicht in die Dynamik hinein, sodass Sie sich nach Pseudogaben, nach pseudokarismatischen Erfahrungen ausstrecken? Dass Sie hier blockiert sind, so wie der alte Jesaja es klassisch niedergeschrieben hat. Gott hat einmal zu seinem Volk gesagt, mein Arm ist nicht zu kurz, dass ich euch nicht helfen könnte. Meine Ohren sind nicht zu hart geworden, dass sie nicht hören könnten. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Könnte das nicht das Problem sein für viele Christen? Weil sie aber das nicht aufarbeiten wollen, greifen sie nach anderen Dingen, um einen Zustand zu produzieren, der nicht echt und von Gott ist. Ich möchte Sie ermutigen, setzen Sie dann an, um Ihre Vergangenheit vor dem lebendigen Gott zu ordnen. Jesus Christus, Gottes Sohn, starb, um der Retter für verzweifelte Menschen zu werden. Menschen herauszuholen und zu retten. Und Gott bietet neues Leben an. Dieses Leben, das eine Qualität hat, wie sie es hier auf dieser Erde aus menschlichen Gegebenheiten nicht bekommen kann. Eine Qualität, die sie nur gratis empfangen kann. Und die sie dadurch bekommen, dass sie Jesus Christus zum Herrn und Heiland ihres Lebens krönen. Die Verantwortung für diese Entscheidung liegt ganz allein in ihrer Hand. Niemand anders kann sie ihnen abnehmen. In ihrer Hand liegt ihre Entscheidung, was sie damit tun. Kommen Sie und laden Sie Jesus Christus ein. Sie können das zu Hause tun, ganz allein. Sie können das Experiment des Glaubens wagen.